Kapitel 10. Es war ein ziemlich großes Loch. Mindestens so groß wie ein Loch, das ein Fuchs oder ein ähnliches Tier gegraben haben mochte. James kauerte davor nieder und streckte den Kopf vor, und dann kroch er hinein. Er kroch immer weiter und dachte aufgeregt, das ist kein gewöhnliches Loch, das ist ein Tunnel. Der Tunnel war feucht und dunkel und roch bittersüß nach frischem Pfirsich. Der Boden gab wie Sumpf nach, die Wände waren nass und klebrig und von der Decke tropfte Pfirsichsaft. James streckte die Zunge heraus und fing ein paar Tropfen auf, sie schmeckten köstlich. Er kroch jetzt bergauf, als führe der Tunnel genau zur Mitte des Riesenpfirsichs. Alle paar Sekunden hielt James inne und biss ein Stück Fruchtfleisch aus der Tunnelwand. Es war süß und saftig und stärkte ihn sehr. James kroch noch ein paar Meter weiter und plötzlich, bums, stieß er mit dem Kopf gegen etwas sehr Hartes, das ihm den Weg versperrte. Er schaute auf. Vor ihm ragte eine feste Wand aus, die aus Holz zu sein schien. James betastete sie mit den Händen. Es fühlte sich genau so wie Holz an, nur war es sehr runzlig und rau und voller Vertiefung. Ja, natürlich, murmelte James vor sich hin, das ist der Pfirsichkern. Dann entdeckte er eine kleine Türöffnung, die aus dem Pfirsichstein ausgeschnitten war. James stieg leicht gegen die Tür und sie flog sofort auf. Er kroch hindurch und noch ehe er Zeit hatte aufzuschauen, festzustellen, wo er überhaupt war, hörte er eine Stimme. »Schaut mal, wer da kommt.« Und eine zweite Stimme sagte, »Wir haben schon auf dich gewartet.« James richtete sich halb auf, wandte den Kopf zu den Stimmen um und sein Gesicht wurde totenblass vor Entsetzen. Er wollte aufstehen, aber seine Knie zitterten so, dass er sich wieder auf den Boden setzen musste. Er wollte rückwärts wieder in den Tunnel zurückkriechen und warf einen Blick über die Schulter. Die Tür war verschwunden. Nur eine dicke Wand ragte hinter ihm auf.